Science Fiction als Radiospiel. In dieser Reihe aus dem Studio Heidelberg-Mannheim bringen wir nach einer Erzählung von Robert Silverberg ein Hörspiel von Hermann Motschach. Es trägt den Titel Endstation Cambrium. Kassette 34, begonnen am 16. Februar 2019, nach oberer Zeit. Ich stehe zum wievielten Male schon am Ufer jener stumpf-opalenen Flut, die man in 2 Milliarden Jahren den Atlantik nennen wird. Betrachte den spitzschwänzigen Burschen, der da gerade aus dem Wasser kriecht, und denke: Bist du etwa der Erste, der den Schritt aufs Festland wagt? Unser aller Urahn? Natürlich ist das Unsinn. Trotzdem, ich denke, was wäre, wenn ich dich jetzt totdrehte? Ein kurzes Gestrampel und samt deinem Chitinpanzer zerbreche die ganze Evolutionskette bereits im ersten Glied. Mein Fuß hätte die Zukunft verändert. Ja. Mit einem einzigen Tritt hätte ich mich und alle die anderen gerecht. An denen, die uns hierher verbanden. Hinunter in die Vergangenheit. Ins ewige Exil. Es gäbe keine menschliche Rasse. Es gäbe nicht dieses Urzeitstraflager, das wir Endstation Cambrium nennen. Und es gäbe allerdings auch nicht einen gewissen James Edward Barrett. Barrett! Hier bin ich, Norton. Ich such dich überall. Warum stehst du denn hier draußen im Regen? Ich werd gern nass. Was ist los? Der Hammer hat angefangen zu leuchten, Barrett. Sie schicken wieder einen runter. Wahrscheinlich nur eine Proviantladung, Norton. Nein, die nächste wäre erst morgen fällig, Barrett. Nein, nein. Nein, es ist ein neuer Gefangener. Auf dem langen Marsch durch die Jahrmilliarden, wie? Na gut, ich komme mit rüber. Wenn's ein neuer ist, legen wir ihn mit Latimer zusammen. Der wird ihn ganz schön nerven mit seinem mystischen Tick. Gehe ich zu schnell, Barrett? Ihr tut alle, als ob ich ein Krüppel wäre. Ich laufe noch jeden von euch davon mit meinem kaputten Fuß. Wenn du mich fragst. Ich wünsche mir diesmal einen richtigen Reaktionär. So einen kleinen Kennedy mit Nixon-Streifen. Genossen haben wir genug. Was meinst du, wie das die Diskussion anheizen würde? Wie in den alten Kampfzeiten. Die werden ja keinen ihrer Parteifreunde runterschicken. Vielleicht hat inzwischen eine Revolution stattgefunden. Oben. Nicht in den USA, Norton. Und nicht im Jahre 2019. Weiß man's? Stell dir das mal illustriert vor. Dann rutschen künftig nur noch Konservativisten durch den Transmitter. Und drücken die paläozoische Linke langsam aber sicher an die Wand, wie? Oh. Macht ganz schön Wirbel, der Neue. Noch eher da ist. Siehst du Doc Quesado irgendwo? Der wird schon in der Halle sein. Da, da sind Rüdiger und Hutch. Und da drüben kommt Altman. Ob er immer noch hofft, dass sie uns eines Tages eine Frau schicken? Nicht er allein, Norton. Die anderen geben es nur nicht zu. Ich bin gespannt, was er für Nachrichten mitbringt. Wenn er interessiert, mich kann er eh nicht raus. Hoffentlich kann er wenigstens Schach spielen. Wir bringen uns vor, Material für mehr Unterkünfte zu schicken. Denk, du glaubst doch nicht, dass wir los sind. Wenn Sie nicht vor der öffentlichen Meinung kuschen müssten, hätten wir uns hier längst verrecken lassen. Die Halle ist gerammelt voll. Lass Barrett durch, Genossen. Gebt den Weg zum Hammer frei. Hier lang, Garrett. Wie lang geht das schon? Naja, das Glühen. So 15, 20 Minuten. Also tatsächlich Human Transmit. Mhm. Bei Materialsendungen sind sie nicht so zimperlich. Hallo. Freut mich vor allem wegen der Genossen. Für die meisten sind Neuzugänge sowas wie der letzte Strohhalm. Ach, doch mal klar. Das Einzige, was sie vor dem Abstumpfen bewahrt. Vor dem Wahnsinn. Sehen Sie, wir das Kraftwerk. Es greift auf den Amboss über. Gleich kommt die Implosion. Wie oft habe ich das nur schon erlebt? Jedes Mal geht es mir wieder linieren. Ich vorzustellen, dass da in diesem Tunnel aus 2 Milliarden Jahren ein lebender Mensch. Weißglut! Achtung, es ist soweit. Da ist er. Gut überstanden, Doc? Aber sicher. Meine Ohnmacht bei der Ankunft, das ist normal. Ist ja noch jung. 30, schätze ich. Wird sich hier vorkommen wie im Altenheim. Unter lauter 40ern und 50ern. Hier ist eine Alkoholkapsel, Bernd. Drück sie ihm gegen den Arm. Danke, Doc. Hi. Willkommen im Club. Ich bin Jim Barrett, der Lagerälteste. Wie heißt du? Hart. Lou Hart. Fühlst dich mies, wie? Ehrlich gesagt, scheußlich. Doktor? Chiesano, den Doktor kannst du vergessen. Ich war Laborant und schmeiß den Laden hier so gut ich kann. Bis in den richtigen Arzt zur Deportation verdonnern. Offenbar ist politische Aktivität in Medizinerkreisen immer noch nicht an. Gib nichts drauf, Lou, er stapelt immer tief. Dabei ist es hier schon Mode geworden, sich von ihm den Blinddarm rausschneiden zu lassen. Kannst du aufstehen? Ja, mal sehen. Dieser schreckliche Moment, als sie den Hammer aktivierten. So muss ich ein Verurteilter unter der Guillotine vorkommen. Noch ein letzter Blick auf die Welt, die man geliebt hat, in der man ein politisches Ziel gehabt hat. Und dann ein Schlag. Und alles ist vorbei. Für immer. Komm zum Fenster. Schau dir die Aussicht an. Oh mein Gott. Spätes Kambrium, Lou. Die Traumlandschaft jedes Geologen. Na schade, dass wir keinen hier haben. Oder bist du zufällig? Geologe? Nein, ich habe Volkswirtschaft studiert. Ah, genau, was wir brauchen. Da kannst du unsere Planwirtschaft auf Vordermann bringen. Die hat's nötig. Was riecht denn hier so komisch? Andere Zusammensetzung der Erdatmosphäre. Fast kein CO2 in der Luft. Klar, die Luftverpester werden ja erst in circa 2 Milliarden Jahren geboren. Reinster Ozon, Junge. Du wirst aufblühen hier. 2 Milliarden. Ich hatte Dschungel erwartet. Riesenfarne, Saurier. Genosse Volkswirtschaftler irren sich um 150 Jahre, Lühnchen. Kambrium bedeutet ausschließlich Meeresleben. Ansonsten viel Steine, wenig Brot. Siehst du das Bergmassiv da drüben, Lou? Das sind die späteren Appalachen. Dahinter haben wir den großen Inlandsee, wie wir ihn nennen. Inlandsee? Ja. Er bedeckt etwa das Gebiet der künftigen Staaten Arkansas, Tennessee, Mississippi, Missouri und Illinois. Das würde heißen, die gesamte Mississippi-Senke? Tja. Das ist... Daran werde ich mich nie gewöhnen können. Tröste dich, Junggenosse. Wir können es auch nicht. Und wir versuchen es immerhin schon über 11 Jahre. Komm, setz dich da mal rein und entspann dich. Was ist das? Ein Diagnostat misst automatisch deine Werte. Blutdruck, Respiration, Blutzuckerspiegel und so weiter. So, schön ruhig jetzt. Was ich fragen wollte, Doc. Wie geht's Valdosto? Unverändert. Heute Morgen habe ich versuchsweise das Mittel abgesetzt. Schon war er wieder auf 180. Keine Chance für ihn? Oben vielleicht, aber hier? Dann lass ihn weiter dämmern. Wenn er schon nicht mehr normal werden kann, soll er es wenigstens angenehm haben. Was ist mit Altman? Ich höre da Sachen. Naja, er baut sich eine Frau. Wie stellt er das eigentlich an? Tja, er hat sich so eine Knete aus Chemieabfällen und Muschelfleisch zurechtgemixt, eine Art weiblichen Körper draus gemodelt und jetzt wartet er auf einen Blitz, der seine Homunkula zum Leben erweckt. Das aus so einem indischen Sagenbuch, glaube ich. Die oben sollten sich wirklich besser überlegen, was sie uns für Lektüre runterschicken. Reaktionärer Bildungsmüll. Was erwartest du von denen? Klassenkampfliteratur? Na, die Diagnose. Alles bestens, Junge. Kannst wieder aufstehen. Danke. Entschuldigt bitte, aber ich habe euer Gespräch gehört. Gibt es hier viele Geisteskranke? Sagen wir Gemütskranke. Ja, doch. Nach meiner Schätzung 30 bis 40 Fälle, bei 140 Lagerinsassen insgesamt. Kommt hin. Über ein Viertel. Gar nicht mal so schlimm, wenn man die grundsätzliche Unausgeglichenheit der Männer und die außergewöhnlichen Lebensbedingungen in Betracht zieht. Hast du das mitgekriegt, Barrett? Unser Volkswirt redet wie ein Psycho-Insider. Ich wollte mich nicht aufspielen, ich meinte Ach, nur... Ach, schon okay, Junggenosse. So, der Onkel Doktor geht jetzt auf Besuchstour. Kommt ihr mit? Ja, gut. Da kann ich Lou gleich seine Unterkunft zeigen. Die Frage ist, ob einer die Beschäftigung findet, die ihn ausfüllt. Gesade zum Beispiel hat seine medizinischen Pflichten. Ich bin mit der Verwaltung befasst. Einige geben eine Lagerzeitung heraus. Handgeschrieben. 10 Exemplare pro Ausgabe. Andere kultivieren ihr Innenleben durch Hausmacherpoesie oder Seelenforschung. Ein gewisser Rüdiger, ein Deutscher, verfasst eine grundlegende wissenschaftliche Abhandlung über Trilobiten. Weißt du, was Trilobiten sind? Das sind diese schielenden Monsterasseln, die man an der Küste mit bloßen Händen fischen kann. Das Urmeer wimmelt von diesen Viechern. Schade, dass niemand jemals Rüdigers epochales Werk lesen wird. Jetzt nicht, aber vielleicht in der Zukunft. Oben, hm? Oben heißt das bei uns. Oben. Er müsste nur auf unzerstörbares Material schreiben. Wir haben ihm Goldplatten vorgeschlagen. Aber er meint, 2 Jahrmilliarden Geotektonik würden auch mit Gold fertig. Gold? Also gibt es hier Goldvorkommen? Oh, nicht zu knapp, Junggenosse. Im Tagebau ausbeutbar. Wenn wir wollten, könnten wir eine eigene Währung einführen. Als gute Marxisten haben wir dieser Verlockung natürlich mannhaft widerstanden. Denn woran scheiterten letztlich alle Versuche, die klassenlose Gesellschaft zu verwirklichen? Am vorgefundenen und fürs Erste zu übernehmenden finanzwirtschaftlichen Gefüge. Kompromisse, der Sargnagel des Klassenkampfs. Hier und heute aber, im Morgenrot der Evolution, bietet sich der Menschheit erstmals die Chance, ein sozialistisches Gemeinwesen nicht über den Trümmern eines gestürzten Regimes, sondern auf freiem Grund zu errichten. Kein politischer Gegner, den es zu besiegen, kein Recht, das es zu ertrotzen, keine Bourgeoisie, die es zu zerschmettern gilt. Oh, so großer, guter, nicht existierender Gott. Wie stumpfsinnig. Tja, siehst du, Junggenosse? So macht Fortschrittswille aus überzeugten Kommunisten Konservative. Das soll auch ein Arbeiterparadies, in dem keine Kinder spielen. Eben. Und wo sollten die herkommen? Zumal am Erfolg von Altmans Experiment mit Fug gezweifelt werden darf. Schicken Sie euch denn niemals... Ich meine, es gibt doch auch weibliche... Überzeugungstäter? Na klar, gibt's die. Aber die schicken Sie ins Frauenlager. Wo könnte das sein? Jo, das möchtest du gerne wissen. Wie? Tja, wo ist das wohl? Möglicherweise genau hier. An der Stelle, wo wir jetzt stehen. Nur eben zeitlich versetzt. Paar Millionen Jahre hin oder her, da sind sie nicht kleinlich. Warum legen Sie die beiden Camps nicht zusammen? Moralische Skrupel haben Sie ja wohl kaum. Junge, denk nach. Eine blühende menschliche Kolonie im tiefsten Erdaltertum. Also mit jeder Menge Anlaufzeit, um sich zu entwickeln. Was wäre die Folge? Das 21. Jahrhundert würde von unseren Nachfahren beherrscht. Und die andere Spielart Mensch müsste für sie schuften unter der Sklavenpeitsche. Die andere Spielart Mensch, von der wir in Wahrheit abstammen, wäre bis dahin vielleicht längst ausgerottet. Und mit ihr auch unsere Erzeuger. Was wäre dann das, was man eine paradoxe Situation nennt? Davon liegt übrigens deine Unterkunft, Lou. Ich dachte, ich leg dich mit Latimer zusammen. Das ist der Lange, der vor der Tür auf dem Boden sitzt. Im Regen? Tja, einem richtigen Seemann macht das nichts aus. Latimer meditiert. Sucht mit Hilfe übersinnlicher Kräfte nach einem Ausweg. Ist aber sonst ein ruhiger Vertreter. Wenn du mit ihm nicht auskommst, kann ich dich natürlich verlegen. Ich wollte nur gern seine Reaktion auf einen neuen testen. Gib ihm eine Chance, Lou. Okay, Barrett. Vielleicht helfe ich ihm sogar, seinen psionischen Fluchtweg zu finden. Das wäre klasse. Und vergesst mich nicht, wenn ihr abhaut. Sag mal, täusche ich mich oder ist das Altman, der daneben Latimer hockt und auf ihn einredet? Altman, tatsächlich. Hallo, Latimer. Ich bring dir einen neuen Hausgenossen. Hallo, Barrett. Hallo, Quesada. Hallo, Latimer. Hallo, Altman. Hallo. Das ist Lou Hart. Hallo, Lou. Altman hat mir erzählt, dass du heute angekommen bist. Vor ungefähr einer Stunde. Tut mir leid, dass wir uns unter diesen Bedingungen kennenlernen. Aber vielleicht müssen wir den ungesetzlichen Zustand hier nicht mehr lange erdulden. Dich haben sie wohl zur 100-Jahr-Feier durch den Hammer gejagt. 100-Jahr-Feier? Gründung der Kommunistischen Internationale, Moskau 1919. Ach so. Ja, ich glaube, ihr werdet gut miteinander auskommen. Lou war Volkswirtschaftler. Zuletzt habe ich in San Francisco gelebt. San Francisco? Dort bin ich zu Hause. Ich hatte eine Tochter, sie müsste jetzt 23 sein. Nella Latimer. Du hast sie nicht zufällig gekannt, Lou? Nein. Tut mir leid. Naja, es war kaum anzunehmen. Aber ich wüsste so gern, was aus ihr geworden ist. Sie war noch ein Kind, als ich... Inzwischen ist sie vielleicht verheiratet. Oder man hat sie auch deportiert. Das andere Camp. Nella. Bitte entschuldigt. Ich kümmere mich um ihn. Bis heute Abend dann. Ach, richtig, ich wollte ihm noch sagen, dass er heute Abend zum Gemeinschaftstreffen ins Hauptgebäude kommen soll. Ihr übrigens auch. Vielleicht sagst du es ihm später, Lou. Wenn es dir recht ist, Barrett, übernehme ich das. Ich habe ohnehin mit ihm zu reden wegen eines Experiments, das er... Wir wissen Bescheid über dein Experiment, Altman. Aber was hat Latimer damit zu tun? Soll er für dich den Blitz beschwören? Oh, die Idee mit dem Blitz, die habe ich fallen lassen. In dieser Jahreszeit blitzt es nicht oft. Nein, es geht mir da um etwas anderes. Vibrationskombinationen verschiedener Frequenzen. Im Moment mal ordnen. Vibrationskombinationen? Ja, verschiedene Frequenzen, ganz recht. Man weiß, dass bestimmte Körper als Resonatoren kosmischer Energie wirken. Hm. Verstehst du? Dass die Pyramide zum Beispiel, das ist erwiesen, bündelt konservierende Kräfte. Ja. Hm. Wenn es nun gelänge, ein Ensemble sich ergänzender kosmischer Energien zu kombinieren und geballt auf mein Objekt einwirken zu lassen, so müsste es möglich sein, so wie auch die Linse durch Konzentration von Strahlen die Flamme zum Leben erweckt. Ich verstehe, Altman. Latimer soll dir mit seiner Psi-Begabung als Brennglas für kosmische Energie dienen. Ja, ich wusste, mit dir kann ich darüber reden, Barrett. Und wenn es geklappt hat mit meinem süßen Monster, meiner Galatea, und wenn ich mit dir fertig bin, dann könnt ihr sie haben. Alle könnt ihr sie haben. Da habt ihr, ich bin einer von diesen verdammten Monopolisten. Ich werde sie mit euch teilen. Ehrensache. Hör zu, ich verlange nichts, als dass sie bei mir wohnt. Das wäre nur recht und billig. Sie ist mein Geschöpf. Altman, du solltest dich jetzt etwas ausholen. Und auf Latimer würde ich nicht zu große Hoffnungen setzen. Vielleicht gibt's schon heute ein richtiges Gewitter. Oder morgen. Und denk an das Treffen heute Abend. Ja. Ja? Komm, Lou. Also gut, Lou. Unser Junggenosse ist der Mittelpunkt des Abends. Ja. Einer der seltsamsten Mittelpunkte, die ich je gesehen habe. Norton nimmt ihn aber auch ganz schön in die Mangel. Diese Brüder versprechen doch schon seit ewigen Zeiten, dass es mit der Filzokratie ein Ende haben wird. Und dabei bläht sich der Regierungsapparat von Jahr zu Jahr mehr auf, oder? Ja, das Versprechen wird nach wie vor aufrechterhalten. Ja. Und sobald sich die Lage stabilisiert... Und wann soll das sein? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die reden nur. Aha. Was ist mit der marsianischen Kommune? Hat sie es inzwischen geschafft, ihre Agenten auf Terra einzuschleusen? Ja, da bin ich überfragt. Erzähl uns was über den Index der globalen Gesellschaft. Wie sieht da die Entwicklung aus? Hält sich der Kurs oder geht's den Bach runter? Naja, ich glaube, die Entwicklung hat sich in letzter Zeit leicht abgeschwächt. Die letzte Indexzahl, die uns bekannt wurde, war 909, aber das war vor 4 Jahren. In 4 Jahren passiert allein. Na, red schon, wie steht der Index heute? Der Index? Ja, bitte. Ja, ungefähr bei 875. Ja, genauer weißt du das nicht? Du bist Volkswirt, stimmt's? Also wie steht's heute mit der tempestatischen Kontrolle? Haben da die Reaktionäre immer noch die Finger drin und diktieren der Landbevölkerung das Wetter? Ist das Maulkorb-Dekret von 2008 zurückgenommen? Oder entziehen Sie unseren Abgeordneten immer noch das Wort, sobald Sie ein bisschen am Rand der betäubten Stelle operieren wollen? Was ist überhaupt mit den allgemeinen Bürgerrechten? Ja, und mit der Bevölkerungskontrolle? Tut mir leid. Nichts bei raus. Ich würde fast sagen, er sucht was zu verbergen. Na, entweder das oder er weiß ganz einfach nicht Bescheid. Möglicherweise ist er auch nicht der Intelligenteste. Die anderen geben es auch schon auf. Eins ist sicher, das wird der magischste Leitartikel, der je in der Cambrian Times erschienen ist. So lang. Ach, gehen wir auch. Kommt. Wisst ihr, was ich denke? Lou ist überhaupt kein Politischer. Ja, verdammt nochmal, was dann? Schicken Sie uns jetzt schon Ihr kriminelles Gesocks herunter? Schwiegermuttermörder und sowas? Möchte ich bezweifeln. Bedenkt doch mal seine Situation. Wahrscheinlich ist ihm erst jetzt richtig zum Bewusstsein gekommen, dass es kein Zurück gibt für ihn. Da soll er sich den Mund über Politkram fusselig reden, während er am liebsten in einen Winkel kriechen und sich ausheulen möchte. Ey, seht mal. Da drüben. Im Schatten. Unser Junggenosse. Was treibt er denn da? Schaut sich den Nachthimmel an. Großer Gott. Hätte man uns mit einem Poeten beglückt haben. Bloß nicht. Lieber noch 3 Oldmans. Hallo, Lou. Hallo. Na, die Fragestunde heute Abend war wohl nicht ganz nach deinem Geschmack. Ja, tut mir leid, dass ich nicht mehr Informationen liefern konnte. Ich war eine Zeit lang nicht unter Menschen. Aber politisch aktiv warst du doch. Ja, natürlich. Natürlich. Merkwürdig. Was? Der Mond. Es sieht anders aus. Die Krater. Wo sind die Krater? Die meisten davon gibt's noch gar nicht. 2 Milliarden Jahre sind eine Menge Zeit. Auch für den Mond. Wisst ihr, dass der Mond inzwischen zum beliebtesten Touristikziel im ganzen System avanciert ist? Warst du schon da? Ja, es ist einzigartig. Wir hatten 4 Wochen gebucht. Wer? Wir? Nancy und ich. Es waren unsere Flitterwochen. Dass die Erde nicht mehr dieselbe ist, darüber käme ich ja weg. Aber der Mond... Eigentlich müsste an dieser Stelle wieder der Satz kommen, Bert. Welcher Satz? Du solltest dich jetzt etwas ausruhen. Tja, das ist wohl das Beste. Bis morgen. Ja. Na... Nun wissen wir ja schon mehr. Ja. Ich finde, wir wissen jetzt weniger von ihm als heute Morgen. Bei seiner Ankunft. Lassen wir ihm Zeit. Vielleicht wird er allmählich zugänglicher. Ein Vorschlag. Schick ihn mit auf die kommende Inlandsexpedition. Als Vertrauensbeweis. Kein schlechter Gedanke. Aber zu riskant. Nächstes Frühjahr vielleicht. Sag mal, weißt du eigentlich schon, wer die Expedition diesmal führen soll? Du selbst scheidest ja aus. Es sei denn, die oben schicken uns doch noch eine Transplantationsausrüstung, mit der ich dir deinen Fuß wieder zurechtflicken kann. Ich hatte an einen von euch beiden gedacht. Nein, nein, nach dir kommt nur Quesado in Frage. Er ist der Stärkere. Außerdem ist ein Medizinkundiger wichtig für die Expedition. Aber noch wichtiger fürs Lager. Nein, Norton, diesmal wirst du die Führung übernehmen. Thank you. Kassette 35, begonnen am 10. März 2019 nach oberer Zeit. Der Expeditionstrupp ist losgezogen. Bitteres Gefühl, zu Hause bleiben zu müssen. Bin ein Krüppel, ob mir der Gedanke gefällt oder nicht. Dabei darf ich noch froh sein, dass mir damals der Fuß nicht abgenommen werden musste. Immer wieder erlebe ich im Traum den schrecklichen Moment, das Abgleiten auf unterspültem Küstenhang, die nachrutschenden Felstrümmer, das Knirschen der brechenden Knochen. Hin ist hin. Aber erst jetzt, wo ich zurückbleiben muss, weiß ich, wie viel mir die Expedition in all den Jahren bedeutet hat. Die Expedition. Ihr Ursprung reicht zurück in die Aufbauzeit unseres Lagers. Damals war eine genaue Zielbestimmung für den Transmitter noch nicht machbar. Die Lieferungen tauchten oft an den verrücktesten Orten und zu unmöglichen Zeiten auf. Da das Lager aber alles brauchte, was ranzuschaffen war, blieb uns nichts übrig, als die Gegend danach abzugrasen. Das hat sich mit Installierung des Hammers geändert. Aber der Brauch ist aus Gewohnheit erhalten geblieben. Die Expedition bildet den Festwert unserer Zeitrechnung. Im ersten Frühlingsmonat werden 12 Männer bestimmt, die auf Überleben trainiert, an den Binnensee und wieder zurückwandern. Das Ganze läuft auf ein Uferpicknick mit Trilobitengrill hinaus und wäre hier am Atlantik wesentlich einfacher zu haben. Trotzdem betrachten es vor allem die älteren Lagerinsassen als so etwas wie eine Ritualaktion. Ich gönne mir das masochistische Vergnügen einer kleinen Privatexpedition an die Meeresküste. Ich sehe zu, wie die Wellen mit dem Seetang spielen und sinniere. Zum Beispiel darüber, ob Europa wohl schon geboren sei. Und wenn ja, wie es jetzt aussehen mag. Das Pariser Becken ohne den Eiffelturm, der römische Palatin ohne den flavischen Kaiserpalast, die fränkische Jura-Landschaft ohne den Bamberger Dom. Latimer? Entschuldige, ich sehe, du arbeitest gerade an deinem Tonarchiv. Wenn du allein sein willst... Quatsch, setz dich her. Was macht dein neuer Logiegast? Lou Hart, wegen dem komme ich her. Barrett, mal ehrlich, glaubst du, dass ich verrückt bin? Warum denn das, Latimer? Ach, das weißt du genau. Wegen meiner Psi-Experimente. Ich versuche für uns eine andere Bewusstseinsebene zu erschließen. Du hältst das für hirnverbrannten Blödsinn, stimmt's? Latimer, alles, was wir hier mit unserer Zeit anfangen können, ist, sie zu vergeuden. Ich kenne Genossen, die das auf schlimmere Art tun. Nein, ich halte dich nicht für verrückt, okay? Okay, Barrett. Das ist sehr wichtig, weißt du. Weil sonst alles sinnlos wäre, was ich dir über Lou Hart berichten will. Ich sehe noch immer nicht den Zusammenhang, Latimer. Barrett, ich habe mir eine Meinung von Lou Hart gebildet, die... Die klingt eben verrückt. Deswegen muss ich vorher wissen, ob du mich für einen Paranoiker oder sowas hältst. Tu ich nicht, Latimer. Was hast du mir über Lou Hart zu sagen? Das hat uns bespitzelt. Das glaubst du doch selber nicht. Ein Spitzel muss rapportieren und der Weg zwischen hier und oben ist eine Einbahnstraße. Weiß ich, Bernd. Aber er stellt mir unentwegt Fragen. Über dich, über Casado, über die Kranken, über alles. Das ist normale Neugier, Latimer. Hat sich Notizen gemacht, Bernd. Ich hab's genau gesehen. Er dachte, ich schlafe. 2 Stunden lang hat er sich Notizen gemacht, in so ein kleines Buch. Ich mache mir auch Notizen. Ja, aber offiziell, fürs Lagerarchiv. Vielleicht schreibt er einen Roman, Cambria Mon Amour. Barrett, ich mein's ernst. Alles will er genau wissen. Und wenn man ihn selbst was fragt, weicht er aus. Ja, das stimmt. Der Mann hat keinen Schimmer von Politik. Warum haben sie ihn also runtergeschickt? Das ist ein Lager für Polittäter, exklusiv. Er ist hier gefangen, Latimer, für immer. Wie wir alle. Es gibt Kamikaze-Typen, Barrett. Wer wüsste das besser als wir? Vielleicht haben die oben Angst, dass wir die umgekehrte Zeitreise erfinden. Oder dass wir uns doch irgendwie in die Revolution einmischen. Oder? Sie wollen sicher gehen, dass wir nicht irgendeine Fluchtmöglichkeit ausbrüten. Den Kamikaze kaufe ich dir nicht ab. Wer so an seiner Frau hängt wie Lou Hart. Ach, ich wusste, es hat keinen Sinn, mit dir zu reden. Hast dir wohl nicht nur den Fuß verknackst damals, wie? Latimer, hör zu. Das versuch erst mal selber. Kennst du ihn eigentlich von droben? Wen? Dave Hutch? Er war oberster Computerfachmann der kontinentalen Befreiungsfront, bevor sie ihn kassierten. Er hat die getürkte Fernsehsendung gemacht, in der Präsident Darrell sein eigenes Regime diffamierte. Hm. Berühmte Sache, du erinnerst dich sicher. Ja, ich glaube... Wann war das? Vor 11 Jahren. 2008. Das musst du doch noch wissen. Oh, damals war ich politisch nicht besonders aktiv, weißt du. Volkswirtschaft. Nimmt einen scharf ran. Ja, glaube ich, aber das war damals Tagesgespräch. Das muss ich glatt vergessen haben. Schade. Der Gag des Jahrhunderts und du hast ihn vergessen. Wie hieß doch gleich die Gruppe, in der du gearbeitet hast? Kreuzfahrer der Freiheit. Kannst du nicht kennen, ist jetzt 5 Jahre alt. Was war euer Programm? Freie Wahlen, repräsentative Regierung, Auflösung der Geheimarchive, Restauration der bürgerlichen Freiheiten. Und wirtschaftlich, wart ihr da an Marx orientiert? Nicht direkt. Wir glaubten mehr an so eine Art, ja, Kapitalismus mit gewissen Regierungsbefugnissen. Aha, bisschen rechts vom Staatssozialismus und ein bisschen links vom allgemeinen Laissez-faire, was? Ja, so ungefähr. Aber das ist doch schon x-mal ohne Erfolg durchexerziert worden. Es hat zum totalen Sozialismus geführt und der hat wiederum den Syndikatskapitalismus provoziert. Eine angeblich liberale Regierung, die die Freiheit des Einzelnen im Namen der Freiheit des Kollektivs unterdrückte. Was habt ihr euch bloß davon versprochen, die Weltuhr auf 1955 zurückzudrehen? Ja, ich habe mich nur nicht gerade in den höchsten ideologischen Kreisen herumgetrieben. Ja, ich weiß, Volkswirtschaft nimmt einen scharf ran. Ja, genau. Ich arbeitete an Plänen, die das Wirtschaftssystem entsprechend unseren Vorstellungen umformen sollten. Und die auf dem modifizierten Liberalismus Ricardos basierten? Könnte man sagen, ja. Hoffentlich hast du dabei die faschistische Tendenz vermieden. Weißt du, Barrett, ich würde gerne weiter mit dir über diese Fragen diskutieren, aber Altman wartet auf mich. Ich muss ihm assistieren bei einem Voodoo-Beschwörungstanz, der seine Miss Frankenstein zum Leben erwecken soll. Hi! Ah, hallo. Hallo Norton. Mhm. Na, Barrett? Tja, Norton. Ich weiß nicht, woran ich bin mit dem Mann. Keine Falle, in die er nicht getappt ist. Ein echtes Blauäugelein. Und was beim großen Hegel verschafft ihm dann die Ehre der Deportation? Wir müssen wachsam sein, ihm auf die Finger sehen. Was tun wir denn anderes? Und was tut er? Macht sich nützlich, wo er kann. Begleitet Quesado bei Hausbesuchen, packt bei Ausbesserungsarbeiten freiwillig mit an. Ja, wenn's so weitergeht, ist er der aussichtsreichste Anwärter auf die Verleihung des goldenen Stirnbretts für Mustersträflinge. Psst. Na? Was vergessen, Lou? Ja, meine Mütze. Entschuldigt, ich wollte nicht stören. Ah, da ist sie ja. Ja. Wohl noch einen kleinen Spaziergang vor, was? Ja, zum Strand. Rüdiger wollte um die Zeit vom Fischfang zurück sein. Kann vielleicht ein paar Hände brauchen, die mit anfassen. Hi! Ein paar Hände. Ich glaube, der macht sich auch noch lustig über uns. Ob er was gehört hat? Wenn er auf irgendeine Art nicht koscher ist, dann hat er gelauscht. Barrett. Er ist noch da. So, jetzt will ich es aber wissen. Na, was treibst du denn da, Lou? Bist du Lou? Ich bin's, Altman. Ich bin mit Latimer gekommen, der sucht Barrett. Hallo, Altman. Hallo. Hallo, Latimer. Hallo. Habt ihr Lou gesehen? Der ist gerade die Lagerstraße runter. Wir haben so lange gewartet. Dachten, wir sollten dir das hier zeigen. Ja, du musst das lesen, unbedingt. Du auch, Norton. Was ist das? Lou's Notizbuch. Ich hab's unter seiner Matratze gefunden. Ich musste mir einfach ansehen, was er schreibt. Barrett, ich habe recht gehabt. Lou ist ein Spion. Lies. Wovon handelt es? Na, wovon wohl? Vom Lager und seinen Insassen. Mich hält er für wahnsinnig. Und was dich betrifft, ist er nicht viel schmeichelhafter, Barrett? Er hat sich auch schon im Hammerraum herumgetrieben. Was? Wann? Gestern. Ich beobachtete, wie er reinging, und ich bin ihm gefolgt. Er hat sich den Hammer genau angesehen. Warum hast du mir das nicht sofort gemeldet? Ich wollte erst noch mit Latimer drüber reden. Weißt du, was wir glauben? Die oben haben beschlossen, uns zu vernichten. Sie werden eine Bombe durch den Hammer schicken. Barrett, wir müssen die Anlage zerstören. Sofort. Der Transmit klappt notfalls auch ohne Hammer, das wisst ihr. Nur eben nicht punktgenau. Das macht die Chosen noch gefährlicher. Eben, drum haben sie diesen Lou Hart runtergeschickt. Er soll dafür sorgen, dass der Hammer intakt bleibt zur Stunde. Bitte, Latimer. Jetzt nicht wieder die Kamikaze-Platte. Oh, nein, nein, Barrett. Etwas ganz anderes. Die oben haben einen Dreh gefunden, ihren Spitzel hier rechtzeitig rauszuangeln. Wie wollen sie das denn anstellen? Das musst du sie fragen. Wir dürfen auf keinen Fall ein Risiko eingehen, Barrett. Schlagen wir den Hammer kaputt. Und wie sollen wir künftig existieren? Ohne die turnusmäßigen Proviantsendungen? Barrett, hier geht es nicht mehr darum, wie wir künftig existieren sollen, sondern ob. Okay, okay. Ihr habt vielleicht recht. Jetzt will ich mir erstmal das Geschreibsel ansehen. Schöner Roman, was? Ja. Sämtliche Lagermissstände, sauber aufgelistet, auf 30 Seiten. Alternde Revolutionäre, deren ehemalige Begeisterung völlig erloschen ist. Das muss man ihm lassen. Er trifft den Nagel auf den Kopf. Besonders was die Klassifikation der Belegschaft betrifft. Da. A. Offenkundig Geistesgestörte. B. Solche, die auf der Kippe stehen. C. Widerstandsfähige, die jedoch unter der nächsten ernsthaften Belastung zusammenbrechen werden. Die nächste Seite überschlägst du besser. Old Man, Quesado hat damals meinen Fuß ohne Betäubung eingerichtet. Glaubst du, ein Fetzen beschmiertes Papier wirft mich um? Jim Barrett, der Lagerälteste, wirkt auf mich wie ein inwendig von Termiten zerfressener Pfeiler. Solid, aber ein einziger fester Stoß wird ihn zerbrechen. Eine ungenügend versorgte Fußverletzung hat nachteilig auf seine Psyche gewirkt. Dass er im Lager als oberste Instanz in Fragen des Gemeinwohls angesehen wird, hat in ihm eine Illusion von Festigkeit erzeugt, doch seine Macht ist lediglich die Macht in einem Vakuum. In ihm sind Dinge vorgegangen, deren er sich überhaupt nicht bewusst geworden ist. Fachgemäße Behandlung zur rechten Zeit hätte ihn retten können. Heute ist es wahrscheinlich zu spät. Jeder hat das Recht auf seine private Meinung. Solange sie privat bleiben. Lies den letzten Absatz. Aus allen diesen Gründen empfehle ich die sofortige Liquidation des Lagers. Liquidation. Das ist allerdings entsetzlich. Aber anders als ihr glaubt. Was heißt das? Die Verbannung in die Vergangenheit ist unwiderruflich. Das steht fest. Kein Mensch kann hoffen, dass es ihm gelingt, einen Bericht nach oben durchzuschmuggeln. Kein normaler Mensch. Und das lässt nur einen Schluss zu. Lou Hart ist verrückt. Barrett, der Mann ist noch nicht lang genug hier, um verrückt geworden zu sein. Eben. Also muss er seinen Wahnsinn mitgebracht haben. Oh, verdammt. Dies hier wird künftig kein Straflager für politische Gefangene mehr sein, sondern ein Irrenhaus. Verdammt, verdammt, verdammt! Barrett, Martin! Kommt der Rüdiger und der Hart kommt zurück. Leute, schaut euch das Biest an, das Rüdiger erledigt hat. Sieht aus wie der Stammvater aller gekochten Hummer. Oh. Ja, bis auf den Dreizack am Hintern. Sowas gibt's in keiner paläontologischen Sammlung. Wir sollten es auf einem Berg deponieren, damit man es später findet. Mann, Rüdiger, das wüssten wir doch dann schon. Du gehst von der überheblichen wissenschaftlichen Ansicht des 20. Jahrhunderts aus, dass alles zu Findende bereits gefunden sei. Wie taufen wir das Vieh? Tridens Rüdigeri. Oh, schmeichelhaft. Gravieren wir es ihm in den Rückenschild. Mit Widmung dem unbekannten Entdecker. Steck das Buch weg, Latimer. Bring es zurück, er darf nichts merken. Ja. Hallo, Barrett. Was ist los? Was soll denn los sein? Weiß ich doch nicht. Siehst aus, als ob sie dir die Butter vom Brot geklaut hätten. Unsinn, mein Fuß tut wieder weh, das ist alles. Ja, komm schnell, Barrett. Lou, er ist wieder am Hammer. Verdammt. Ja, komm. Hast du eine Ahnung, was er da will? Ja, nicht die leiseste, er fingert nur so an der Maschine herum. Ach, wenn er sie beschädigt, sind wir von oben abgeschnitten. Ja, für immer. Behält ihn jemand im Auge? Ja, Latimer. Er hat mich alarmiert, als er merkte, dass Lou das Bett verlassen hatte. Ach, möchte wirklich wissen, was der Kerl... Oh. Ja, stand bei, was? Soll ich Gesalle heraustragen? Ach was, es geht schon. Ach komm, ich helfe dir. Hat noch genügend Kraft. Der alte, angeknabberte Pfeiler. Nein. Außerdem sind wir gleich da. Ach, da vorn. Er scheint Latimer zu sein. Ich denke, der ist in der Halle und passt auf Lou Hart auf. Barrett. Altman. Ja? Was ist los, Latimer? Wo ist Lou Hart? Verschwunden. Was soll das heißen? Wohin ist er verschwunden? Red schon, was ist passiert? Er ist auf den Amboss geklettert. Dann hat der Hammer angefangen zu glühen. Und dann... Dann war er verschwunden. Nein. Nein, das ist... Es ist unmöglich. Du musst dich irren. Barrett, ich hab's gesehen. Dann stimmt was nicht mit deinen Augen. Barrett, ich schwör dir. Er versteckt sich irgendwo, da drin in der Halle. Oldman, hol Quesado her, schnell. Also doch. Ist dir nicht... Schnell, hab ich gesagt, Latimer. Los, rein und Tor zu. Wir müssen ihn suchen. Du, da lang, ich drauf. Barrett. Er ist auf den Amboss geklettert, dann wurde alles rot und er war weg. Du hast sie ja nicht mehr alle, Latimer. Moment mal, Moment. Neulich habe ich dich gefragt, ob du mich für verrückt hältst. Du hast gesagt, nein, du hast mir vertraut. Das darf nicht plötzlich anders sein. Ich sag dir, ich habe gesehen, wie der Kerl verschwunden ist. Okay, Latimer, tut mir leid. Vielleicht bleib jetzt am Tor stehen. Wenn Lou aufkreuzt, brüll, was du kannst. Als dann... Psst. Hörst du das? Dieses Geräusch. Das Kraftfeld. Sie bauen das Kraftfeld auf, Barrett. Mein Gott. Mein Gott, wahrhaftig. Komm mit zum Hammer. Rotglut. Voll intensiviert. Sie schicken eine Ladung. Jetzt? Um diese Zeit? Wissen wir, wie spät es oben ist? Barrett, weißt du noch, was Altman sagte? Von der Bombe, die sie uns vielleicht... Wenn nur einer von ihnen ist, schicken sie uns keine Bombe. Barrett, sie haben Lou raufgeholt. Sie haben keinen Grund mehr, uns zu schonen. Du meinst... Barrett, wir sollten... Noch ist Zeit. Nein, Latimer, wenn das eine Bombe ist... Dass dadurch die Jahrmilliarden auf uns zukommt, hat fliehen keinen Sinn mehr. Die oben sind gründlich, unter einer Megatonne tun sie es nicht. Barrett, irgendwas muss doch irgendwas zu machen. Vielleicht versuchst du es mit einer Ziehbremse, Latimer. Weißt du, großer Gott, es ist zu weit. Es ist ja... Ganz recht, Latimer. Oh, mein Hobby wird es nicht. So viel weiß ich. Wo warst du, Lou Hart? Ich will eine Antwort, Lou Hart. Lass mich durch, ja? Ich kann es dir jetzt nicht erklären. Oh doch, Lou Hart. Das kannst du. Ich will wissen, wo du warst. Was hast du mit dem Hammer angestellt? Er war verschwunden, Barrett, und jetzt ist er wieder da. Ich habe hier neben dem Hammer gestanden, die ganze Zeit. Du warst oben, Lou Hart. Du weißt einen Trick, in die Zukunft zu reisen. Du hast Roden deinen Bericht abgeliefert, und jetzt bist du wieder da. Aber wir haben dich ertappt, Lou Hart. Was ist los? Er war oben, Kessler. Oben? Ach, das ist unmöglich. Das weiß doch jeder. Da irrt sich jeder. Was willst du damit sagen? Gut. Nachdem wir die Geheimunterlagen der ehemaligen Regierung gesichtet hatten... Der ehemaligen? Im Januar fand der Umsturz statt. Gewaltlos. Der Syndikalismus hat sich sozusagen selbst aufgefressen, von innen heraus. Zurzeit ist eine provisorische liberale Regierung im Amt. Nächstes Jahr werden freie Wahlen stattfinden. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Was ist mit dem ganzen... Hebt euch bitte weitere Fragen für später auf. Ich bin kein Politiker. Das habt ihr ja bald genug gemerkt. Und Volkswirtschaftler natürlich auch nicht. Erraten, Ortmann. Was bist du dann? Sonderbeauftragter der Kommission zur Kontrolle des Strafvollzugs, speziell des politischen. Sämtliche Prozesse der vergangenen Jahrzehnte werden im Hinblick auf eine mögliche Revision neu aufgerollt. Na, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Dein Job ist also, die Zustände in den Lagern zu beurteilen. Genau. Dann warst du jetzt oben, um der Kommission deine Erkenntnisse mitzuteilen. Du hältst uns für einen ziemlich traurigen Haufen, nicht wahr? Ihr habt hier unter größtem seelischem Druck gelebt. Wenn man die Umstände eurer Verbannung in Betracht zieht... Du sagst, oben ist jetzt eine liberale Regierung am Ruder. Und die Zeitreise ist in beiden Richtungen möglich. Richtig. Dann entschuldige, aber ich nehme an, du weißt, dass wir deine Aufzeichnungen gefunden haben. Natürlich. Du hast denen oben Liquidation vorgeschlagen. Die Liquidation des Kamprischen Straflagers. Das heißt, dieses Lager wird aufgelöst. Der Befehl dazu ergeht in dieser Stunde. Es ist damit zu rechnen, dass man morgen beginnt, euch peu à peu nach oben zu holen. Nach oben? Nach oben? Nach oben! Kümmer dich um den Kiss, Alter. Na komm schon. Lass die Finger von mir, alter Quatsch, Alter. Ich bin okay. Kommt lieber mit mir raus, wir müssen nicht den anderen sagen. Ja, natürlich. Sehr gut, Altman. Nur dreh bloß nicht zum Schluss noch durch. Wir müssen sie alarmieren, die Schlafmützen, die sich auf ihren Tritzen wälzen und das Wichtigste von der Welt verpennen. Du siehst ja nicht besonders glücklich aus, Barrett. Es wird Männer geben, Lou, die mit dem Schock der Freiheit schwer fertig werden. Es könnte ihr Tod sein, ausgesetzt zu werden in einer Welt, die sie nicht mehr verstehen. Man muss sie langsam auf die Rückkehr vorbereiten. Das kann Monate dauern. Jahre. Ja, das sehe ich genauso. Nachdem sie die ganze Zeit über geglaubt haben, hier sei Endstation. Abgesehen davon. Es gibt hier eine Menge Arbeit. Der Planet muss erforscht werden. Die Meeresfauna. Ich bin der Meinung, dass man das Lager nicht auflösen darf. Man hat die Absicht, es als Forschungsbasis weiterzuführen. Na gut. Gut. Das hier war... Ich weiß, das klingt seltsam aus dem Mund eines alten Revolutionärs. Das hier war mein Reich. Die verstreuten Hütten, der Ozean, die Männer, denen ich so oft eine Hilfe sein konnte, das war mein Reich. Das ist mein Reich. Jemand muss hier bleiben. Und für die Umgewöhnung der alten Insassen sorgen. Jemand muss das Lager leiten und seinen neuen Insassen helfen. Den Forschern. Richtig. Diese Luft. Erinnerst du dich, was Quesada sagte damals, als du hier ankamst? Die Luftverpester werden erst in circa 2 Milliarden Jahren geboren. Es gibt Aspekte, die den Aufenthalt hier nicht als Verbannung erscheinen lassen. Ich werde hier bleiben. Sie hörten Endstation Cambrium, ein Hörspiel von Hermann Motschach nach einer Erzählung von Robert Silverberg. Die Rollen und ihre Sprecher waren Barrett, Joachim Bismayer, Norton, Jürgen Thormann. Quesado, Gerd Hauke. Lou, Tilman Braun. Lettimer, Peter Lieg. Altman, Ernst Konarik. Rüdiger, Anfried Krämer. Hatsch, Walter Renneisen. Braun, Manfred G. Hermann. Ferner wirkten mit Christoph Ademann, Klaus Berlinghoff, Wolfgang Ratzhol, Klaus Plenkers und Hans-Jürgen Wildgrube. Ton und Technik Jochen Prandtoff und Anne-Dore Heidemann. Regie führte Klaus Villinger.